Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallo, herzlich willkommen zu Omega Tau. Dieses Mal geht es wieder um etwas Wissenschaftlicheres, weniger Technik, mehr Wissenschaft. Und zwar geht es um Oberflächenmodifikation und Nanotechnologie, also quasi die Verarbeitung und die Beeinflussung von Oberflächenmaterialien im Nanomaßstab. Dazu bin ich Anfang des Jahres, leider schon eine Weile her, am Institut für Oberflächenmodifikation in Leipzig vorbeigegangen und habe mich dort mit Professor Dr. Dr. Bernd Rauschenbach unterhalten. Der ist Chef des IOMs. Und wie üblich beginnen wir damit, dass sich unser Gast Bernd Rauschenbach vorstellt. Ja, herzlich willkommen am Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung hier in Leipzig. Das ist ein, wie der Name schon sagt, Institut der Leibniz-Gemeinschaft. Die Leibniz-Gemeinschaft ist eine der großen Wissenschaftsgemeinschaften in Deutschland, neben Max Planck, neben Fraunhofer-Gesellschaft und der Helmholtz-Gesellschaft sind wir eine Gemeinschaft. Das heißt, wir sind autark, aber unter dem Dach der Leibniz-Gemeinschaft. Der Name der Leibniz-Gemeinschaft geht auf den Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz zurück, der ein Kind der Stadt Leipzig ist, mit 19 Jahren hier in Leipzig schon Professor war, aber leider, wie das so oft ist, von jungen Kollegen hier nicht wohl gelitten. Und nach wenigen Jahren hat er Leipzig schon verlassen, aber einer der großen Universalgelehrten. Und im Rahmen der Leibniz-Gemeinschaft gibt es verschiedene Sektionen und wir gehören zu der Sektion Naturwissenschaften, Mathematik, Ingenieurwissenschaften. Dort ordnen wir uns eben zu. Grundsätzlich ist es so, dass die Leibniz-Gemeinschaft sich einordnet in das Wissenschaftsspektrum derartig, dass die Max-Planck-Gesellschaft Grundlagenforschung macht, die Fraunhofer-Gesellschaft angewandte Forschung und wir, wie alle anderen Leibniz-Institute auch, dazwischen liegen und sogenannte anwendungsorientierte Grundlagenforschung machen. Okay. Und Sie persönlich sind der Leiter vom IOM? Ich selbst bin hier der Direktor des Instituts, Direktor und Vorstand. Und das seit im Jahre 2000, war vorneweg an verschiedenen Universitäten im In- und Ausland und auch Forschungsinstituten im In- und Ausland. Wie gesagt, seit zehn Jahren leite ich dieses Institut hier in Leipzig. Bin gleichzeitig Professor an der Universität für angewandte Physik. Okay. Und das IOM beschäftigt sich, also der Name steht ja für Institut für Oberflächenmodifizierung. Können Sie da vielleicht mal einen kleinen, kurzen Überblick geben, um was es da geht? Ja, wie der Name schon sagt, beschäftigen wir uns mit Oberflächen, was noch mit drin steckt, mit oberflächennahen Bereichen, dünnen Schichten. Unser Ziel ist es, die Oberflächen oder eine dünne Schicht so zu modifizieren, steckt ebenfalls im Namen der Begriff, dass es für ganz spezifische Anwendungsfelder geeignet, vorteilhaft ist. Also beispielsweise mechanischen Eigenschaften für verschleißresistente Oberflächen, die Korrosion zu reduzieren, die optischen Eigenschaften, die elektrischen Eigenschaften immer für die spezielle Anwendung zu verändern. Dabei geht das nahezu über das gesamte Spektrum der Materialien, von Metallen, Halbleitern, Gläsern, Keramiken bis hin zu Polymeren. Der ganze Bereich, selbst Papier, wird hin und wieder verändert. Und wie wird das gemacht? Nun, jeder kennt das beispielsweise, dass man eine Oberfläche geeignet gestaltet. Wenn ich eine Wand streiche, dann habe ich natürlich sozusagen einen gestalterischen Aspekt, aber ich streiche sie auch, um sie zu schützen gegen Umwelteinflüsse. Wir beschäftigen uns natürlich mit viel, viel dünneren Schichten, mit viel, viel dünneren Bereichen. Ja, das Stichwort Nano kommt da immer wieder vor. Da kommt das Stichwort Nano vor, weil es tatsächlich teilweise um wenige Atomlagen geht, die wir verändern, die aber gravierende Einflüsse auf die Oberfläche des kompakten Materials haben. Und wir haben eigentlich nur vier Werkzeuge, in Anführungsstrichen. Das sind Plasmen, das sind Elektronenstrahlen, das sind Ionen, niederenergetische Ionen und das sind Photonen, sprich Laser. Das sind also alles Verfahren, die die Oberfläche, der Physiker würde sagen, die Oberfläche weit ab vom thermodynamischen Gleichgewicht verändert. Heißt? Das heißt, dass wir die Oberfläche einem Einfluss, beispielsweise einem Ionenstrahl, aussetzen. Diese Oberfläche oder den oberflächennahen Bereich muss innerhalb kürzester Zeit, Femtosekundenzeiten, in winzigen Bereichen wenige Atome, wenige Atome sind immerhin noch 1000 oder 10.000 Atome, sich vorstellen, pro Kubikzentimeter haben sie 10 hoch 20, 10 hoch 21 Atome, also winzige Teile, in kürzester Zeit reagieren. Das heißt, es kann sich kein Gleichgewicht einstellen, wie sie es beispielsweise machen, wenn sie eine Oberfläche abschleifen, mechanisch oder thermisch behandeln, indem sie es erhitzen und sonst etwas. Also weit ab davon. Damit unterscheiden wir uns von allen anderen Instituten, die ähnliche Dinge machen, aber nicht so weit entfernt vom thermodynamischen Gleichgewicht. Okay, die Idee ist jetzt, dass wir uns einfach ein paar von diesen Mechanismen und Vorgehensweisen angucken und uns da immer überlegen, wie man das macht, was der physikalische und engineeringmäßige die Vorgehensweise ist und dann eben auch, wozu man das braucht. Ja. Und den ersten Punkt, den ich mir hier aufgeschrieben hatte, und ich habe das an Ihrer Webseite mich da orientiert, ist eben die Formgebung mit Ionen und Plasmastrahlen. Ja. Fangen wir vielleicht an damit, wozu man es braucht. Dann hat man Bezug und dann können wir uns überlegen, wie man es macht. Natürlich. Ja, also Formgebung und Glättung, was zusammengehört, bezieht sich darauf, dass wir ganz bestimmte Strukturen an der Oberfläche bilden wollen. Das einfachste Beispiel, was man vielleicht bringen kann, das ist eine Linse. Eine Linse hat eine, je nachdem wie man es betrachtet, eine konkave oder konvekte Form, je nachdem was man braucht, Sammel- oder Zerstreuungslinse. Und die Qualität dieser Krümmung entscheidet letztlich über die Qualität ihrer Optik. Also ein schönes Beispiel, wenn Sie ein Fotoapparat kaufen von sehr hoher Qualität, sprich, wenn Sie sehr viel Geld investieren müssen, dann haben Sie natürlich ein Linsensystem, nicht einzelne, ein Linsensystem in diesem Fotoapparat, wo die Fehler der Linse hoch korrigiert sind. Das heißt also, die Oberflächenqualität und die Gestalt der Oberfläche nicht perfekt, aber nahezu perfekt. Also quasi am theoretischen, mathematischen, an der mathematischen Ganz Formel. Ganz genau, an der mathematischen Form für die Abbildung. Genau. Das heißt dann für Sie als Nutzer, dass Sie, wenn Sie damit eine Aufnahme, ein Bild machen, dass beispielsweise die Ränder gut ausgeleuchtet sind, dass die Konturen scharf sind und ähnliches, was Sie natürlich mit einem billigen Fotoapparat nicht erreichen können. Ja. Und wenn Sie das jetzt übertragen in die, beispielsweise in der Astronomie, für die Beobachtung von Sternen etc., werden die Ansprüche sowohl in der Größe wie auch in der Qualität noch um ein Vielfaches potenziert. Und das heißt also, das ist ein echter Anspruch, den man hat. So, wie kann man das nun gestalten? Natürlich wird eine Linse mit mechanischen und chemischen Verfahren geformt und das sind auch die schon sehr gute Linsen. Solche Linsen beispielsweise oder auch Spiegel, das ist dasselbe Problem, bekommen wir hier. Und haben jetzt Verfahren entwickelt, mit einem Ionenstrahl die Qualität weiter zu verbessern. Das heißt, der Ionenstrahl wird auf die Oberfläche der Linse oder des Spiegels fokussiert, geführt über die Oberfläche. Und der Elementarprozess ist nun so, dass ein Ion auf die Oberfläche trifft, Atome der Oberfläche abträgt. Man spricht auf Neudeutsch von Zerstäuben, sprich Sputtering. Und damit sozusagen Atom für Atom die Oberfläche so gestaltet wird, einfach indem ich mit dem Ionenstrahl verweile an dieser Stelle, bis diese Oberfläche entsprechend meinen Forderungen abgetragen ist. Dann muss ich aber auch in der Lage sein, den aktuellen Herstellungszustand sehr genau zu messen, so damit ich überhaupt weiß, wie lange ich noch brennen muss. Vollkommen richtig. Das heißt also, parallel zu der Entwicklung dieser Technologien müssen Sie auch eine Entwicklung in der Messtechnik haben. Und das ist sehr anspruchsvoll. Ich würde behaupten, dass wir gegenwärtig in einer Situation sind, dass wir besser bearbeiten können, als wir messen können. Weil das ist wirklich anspruchsvoll, aufs Atom genau, auf einer stark gekrümmten Oberfläche festzulegen, muss da noch ein Atom weg oder muss da kein Atom mehr weg. Das ist nicht immer die extreme Forderung, das ist schon eine extreme Forderung, aber es ist nicht immer so. Ja. Aber dazu müssen Sie natürlich eine ausgefeilte Messtechnik haben. Man kann es jetzt lokal messen, da gibt es die sogenannte Rasterkraftmikroskopie, Rasteratommikroskopie. Damit kann man lokale Bereiche in Größenordnung 10 mal 10 Mikrometer ausmessen. Mhm. Wenn Sie jetzt eine wirklich kompakte Linse, den Fotoapparat betrachten, würden Sie ein halbes Leben lang messen, um überhaupt eine Linse zu messen. Das heißt, man muss andere Verfahren. Und das übliche Verfahren der Wahl ist die Interferometrie. Mhm, ja. Interferometrisch versucht man sozusagen die Qualität der Linse zu bestimmen. Dann hat man sozusagen die Wunschoberfläche, wie man es am Schluss haben möchte. Das heißt, man vergleicht immer das, was man hat, mit dem, was herauskommen soll. Und dann kennt man die Berge und Täler, die man abtragen muss. Und beim Scannen des Ionenstrahls über diese Oberfläche haben Sie eben, also werden Sie in den Berg verweilen und immer vergleichen, was will ich, wo will ich hin und dann weiterfahren. Mhm. Das können Sie öfters nicht in einem einzigen Rahmen machen, so ein bisschen mehr vor als die Oberfläche verfahren. Mhm. Sofort erkennbar ist, dass es natürlich ein sehr teures Verfahren ist. Ja. Das ist für die übliche Consumer-Optik ist nicht zu realisieren. Also da ist in einem normalen Foto ist das nicht drin. Ist das nicht drin. Ja. Aber eben in astronomischen Geräten, Geräten, optischen Geräten, die für die Beobachtung von Satelliten, andersrum, die Satelliten mit sich tragen, um die Erdbeobachtung durchzuführen. Ja. Dort finden Sie natürlich solche Bereiche. Mhm. Und natürlich in modernen Lithografiegeräten. Also die Lithografie ist ja sozusagen eine Technologie, um von einer Maske eine Struktur verkleinert auf einem Chip abzubilden. Mhm. Und um diese Abbildung zu realisieren, brauchen Sie natürlich höchste Qualität, dass der eine Chip wirklich neben dem anderen, dass der eine Steg wirklich dort ist, wo er sein soll, damit letztlich Ihr Computer mit diesem Chip dann auch wirklich funktioniert. Ja, ja, ja. Und das macht man im Ultravioletten. Das heißt, es sind nicht mehr im Optischen, sondern im Ultravioletten. Man hat sogar schon Tendenzen in die weiche Röntgenstrahlung sehen. Mhm. Bedeutet die Bearbeitung von speziellen Materialien. Das sind wiederum Fluorite. Also die Strahlung, die zum Lithografieren verwendet wird. Richtig. Und die ist deshalb nicht optisch, damit die Wellenlänge kleiner wird und man genauer ganz zielen genau kann. So. Damit sie kleiner wird und damit sie kleinere Bereiche realisieren können. Und man ist heute in der Industrie etwa so weit, dass sie auf ihren Chip Bereiche realisieren können, also Stege beispielsweise für die Übertragung von Informationen unter 100 Nanometer, teilweise 70, 60 Nanometer. Mhm. Man will aber in den nächsten Jahren bis 30 Nanometer runterkommen. Das, was wieder volle Wellenlänge verkleinert, aber was natürlich extreme Anforderungen an die Optik schafft. Klar, ja. Und dort, das ist unser Bereich sozusagen, dort Optiken zu realisieren, die nicht aus einer Linse, sondern vielen Linsen bestehen, das wirklich umsetzen zu können. Nochmal kurz zurück zur Physik. Nur zum Rekapitulieren, Ionen sind was? Ionen sind geladene Atome, also man macht das so, man erzeugt Atome, meistens in einem Plasma und in dem Plasma entzieht man, das Plasma ist also schon so konstruiert, entzieht dem Atom ein Elektron. Genau, Plasma heißt ja, die Elektronen sind nicht mehr an die Kerne gebunden, sondern schwirren so frei rum. Richtig, schwirren frei rum, damit ist das Atom ist sozusagen ein Elektron los, damit ist es geladen. Ja. Dann baut man vorne ein Gitter hin und saugt diese geladenen Teilchen, denn nur dann kann man sie benutzen, saugt diese ab. Mhm. De facto könnte man es auch mit Atomen machen, nur die kann man nicht manipulieren. Genau, also die Ladung hat keinen Effekt nachher beim Bearbeiten. Nein. In der Oberfläche, sondern hat damit zu tun, dass man die Dinger handeln kann. Ganz genau. Mhm. Also dann können Sie die mit elektromagnetischen Feldern sozusagen so fokussieren oder aufweiten, wie Sie wollen. Und wahrscheinlich mit elektrischen Feldern beschleunigen. Beschleunigen, selbstverständlich. Genau. Und die haben dann auch wahrscheinlich, wenn die da zum Oberflächenabtragen verwendet werden, müssen die auch eine bestimmte definierte Energie haben, damit sie die Elektronen in der Oberfläche dann auch entsprechend rausschießen. Sie tragen nicht die Elektronen, sondern die Atome ab. Entschuldigung. Ja, aber die Energie muss ja definiert sein. Richtig. Dazu. Also das weiß man, das ist eine gewisse Schwellenenergie, die jedes Material hat, die liegt, ich sage mal ganz grob, bei 50 Elektronenvolt. Mhm. Das ist eine sehr geringe Energie. Ja, ja. Da kommt man auf jeden Fall immer drüber hinaus. Ja. Wir arbeiten normalerweise im Bereich von eigentlich 100 Elektronenvolt bis in den Kiloelektronenvolt-Bereich. Das ist ein typischer Bereich, den man gut handeln kann. Wir müssen ja immer dran denken, wir möchten die Technologie verkaufen. Ja, ja. Andere sollen sie nutzen. Und sehr niedrige Energien und sehr hohe Energien lassen sich schlecht realisieren, sprich, ist sehr teuer. Niedrig, weil es dann schwierig ist, die Dinger genau genug zu steuern. Genau, die können wenig heraus aus dem Plasma saugen. Ja. Wenn die Energie niedrig ist, bricht das Plasma zusammen und es muss immer wieder neu generiert werden. Das ist instabil, das System. Es muss also eine gewisse Energie haben. Und sehr hohe Energien, das kennt man von Beschleunigung. Ja, das ist ein teurer Spaß, das kann niemand sich leisten in der Industrie. Das heißt, wenn man nochmal den Begriff hernimmt, Formgebung mit Ionen und Plasmastrahlen, dann wird das Plasma zur Herstellung der Ionen verwendet. Oder gibt es auch noch Plasmastrahlen? Es gibt auch Plasmastrahlen. Was ich Ihnen jetzt gesagt habe, das waren Ionen. Das war das, wie man, ich nenne es mal, die Feinbearbeitung macht. Man kann aber auch gleich das Plasma benutzen und das Plasma aus der Plasmaquelle generieren und den Plasmastrahl im feineren Bereich, sagen wir Plasma-Jet benutzen und diesen auf die Oberfläche auftragen. Dann bekommt man zwar nicht die extreme Qualität, wie sie es mit Ionenstrahlen machen können, aber ist natürlich für die Formgebung viel günstiger, weil sie schneller abtragen kann. Das ist quasi eine gröbere Mechanismus. Das ist etwas gröbere, wobei man das noch weitaus feiner als es mechanisch machen. Gröber in unserem Sinne, weil wir mit dem Ionenstrahl Atome abtragen. Ja. Hier machen wir Atomlagen. Vielleicht ist das der richtige Vergleich. Ja. Ne? Also das ist dieser Unterschied, den man hat. Und das ist eine Technologie, die jetzt gerade in den letzten Jahren sich weit verbreitet hat. Eine breite Anwendung nicht nur bei der Formgebung gefunden hat, sondern auch hier im Hause kultiviert. Zum Beispiel in der Zahnmedizin, um sozusagen Zähne, also Stellen abzutragen, die krank sind am Zahn, Parodontose, ähnliche Dinge, wo man dann ganz gezielt mit dem Plasma-Jet, also mit einem feinen Strahl, der etwa aussieht wie ein Streichholz, etwa in dieser Größe. Und der Gedanke ist, dass man dem Arzt, dem Zahnarzt später einmal, solch eine Düse in die Hand gibt, und der damit das Bohren von Zähnen übernimmt und das mechanische Bohren, was jeder Einzelne kennt und fürchtet, ersetzen kann, weil wenn sie nicht gerade einen Nerv treffen, was immer empfindlich ist, natürlich beim mechanischen Bohren ist es das Ankoppeln des Bohrers sozusagen an die ganzen Schädel. Ja, die Vibration einfach. Die Vibration. Ja. Und der ist natürlich äußerst unangenehm. Ja. Während der Plasma-Jet sozusagen entkoppelt ist von irgendwelchen mechanischen Schwingungen. Und natürlich ein sehr feines Bearbeiten zulässt. Das ist aber noch eine Entwicklung. Wollte ich gerade sagen, das heißt, es lohnt sich nicht mal einen nächsten Zahnarztbesuch rauszuzögern, bis es das, dieses Ding nein, gibt. Nein, das würde ich nicht empfehlen. Bei allem Optimismus. Das würde ich nicht empfehlen. Aber es ist ohne weiteres schon so, dass dafür Techniken so weit getrieben worden sind, dass ich würde denken, dass es in den nächsten 5 Jahren die ersten Prototypen geben wird. Okay. Cool. Schön, wenn es so Praxisbezüge hat, die jeden wirklich betreffen und nicht nur so. Ja. Also ich meine, es hat ja nicht jeder sein Teleskop im Garten. Ja. Auch zum Zahnarzt muss dann doch jeder. Gut. Das nächste Thema, was ich aufgeschrieben hatte, war Glättung im Subnanometerbereich. Das klingt mir jetzt auch wieder ähnlich wie die Spiegelgeschichte, wobei es da jetzt eben nicht um die Formherstellung geht, sondern um die wahrscheinlich Reflexionseigenschaften dann auch. Ja, bei der Glättung geht es darum, dass Sie in der Regel für die Halbleiterindustrie Oberflächen realisieren müssen, die ganz exakt sind. Die Integration von Bauelementen wird immer höher. Das heißt, wenn es noch vor wenigen Jahren so war, dass wenn Sie das einfachste Bauelement, was Sie sich vorstellen können, ist ein sogenannter PN-Übergang. Also ein Übergang, der an irgendeiner Stelle sich trifft, wo sozusagen der in dem einen Fall die Elektronen, in dem anderen Fall die Leerstellen sind, braucht man, um den Elektronenfluss zu generieren. Ja, ja, ja. Wenn ich jetzt die Integration höher gestalte und nur mal das Beispiel, Sie haben eine Krümmung an der Oberfläche und jetzt wird die Integration des PN-Übergangs wird über Ionenimplantation gemacht. Das heißt, ich schieße Bor oder Phosphor ein. Ja. Wenn ich jetzt eine Krümmung habe, dann schieße ich natürlich an der einen Stelle ein, die ich ja nicht so genau kenne, wo die Krümmung liegt, dann wird der eine Übergang viel höher liegen als der andere. Okay. Solange, wenn die sich nicht mehr sehen, in Anführungsstrichen, wird es natürlich nicht zu Leitungsvorgängen kommen. Das heißt, als einfachsten Fall Diode oder Transistor würde der mir ausfallen. Das heißt, die Oberflächenqualität ist deshalb wichtig, damit das Einschießen sozusagen im Abstand relativ zur Oberfläche, ja, auch an der richtigen Tiefe im, genau, im Halbleiter dann auftauchen. Genau, und das natürlich über den ganzen Wafer, und Sie wissen, wie groß die Wafer, ja, zwischenzeitlich, ja, sind, muss es über den ganzen Wafer realisiert sein. Ja. Und deswegen ist die Halbleiterindustrie sozusagen immer, bevor die anfängt zu ätzen, vielleicht Material aufzudampfen, mhm, und dann letztlich zu dotieren über die Implantation, daran interessiert, dass die Oberfläche, ja, ja, relativ zu den anderen Verfahren glatt ist. Mhm. Wenn sie das sehr kleine Änderungen sind, und das, die spielen dann, je höher der Integrationsgrad ist, in einer größeren Rolle, das ist ein echtes großes Problem. Mhm. Eben, also weil es auch eben auf die große Fläche konsistent ist. Glatt, richtig, sein muss. Richtig, ja. Okay. Also ich bin selber Segelflieger, da ist die Oberflächenqualität auch wichtig. Wir machen, ja, das mit ganz furchtbar feinen Schleifpapieren und, ja, Wasser, und das, ja, machen wir dann stundenlang, ja, im Flugzeug. Wie machen Sie das? Ich vermute mal, da gibt es andere Mechanismen. Ja, das hatte ich schon angesprochen, das macht man eben mit dem Ionenstrahl dann. Also das ist dann die gleiche Technologie, genau, wieder? Genau, das ist die gleiche, okay, Technologie. Die wird eben, weil sie sehr fein ist, hauptsächlich fürs Glätten eingesetzt und für den letzten Schritt der Formgestaltung, während die gröbere Formgestaltung in unserem Sinne, die feinere Formgestaltung, ja, bei mechanisch-chemischen Verfahren mit dem Plasma realisiert, okay, wird. Mhm. Das muss man als komplex immer sehen. Ja, ja, ja. Und so können Sie eben bis aufs Atom genau, also es gibt beispielsweise von der Firma Nikon, mit der wir auch viel zusammenarbeiten, mhm, in Japan, das ist, ich glaube, einer der großen Player auf dem Halbleiter- und Optikgebiet, ja, wird unter anderem der Weltrekord gehalten bei dem Glätten. Und da kommen Sie eben im Mittel unter der Größe eines Atoms, können, wow, Sie in der Oberfläche glätten. Das heißt also, das, was der Shakespeare uns mal gelehrt hat, sein oder nicht sein, heißt für uns ein Atom oder, mhm, kein Atom. Wie lange dauert sowas dann, wenn ich so eine, da gibt es wahrscheinlich eine Maschine, die dann da quasi drüber fährt, wie so ein, ja, Plotter quasi. Richtig, richtig. Und wie lange arbeitet der an sowas? Nur ganz grobe Hausnummer? Also das hängt natürlich von der Ausgangssituation, ja, zusammen. Sicher. Aber es geht immer um Stunden. Okay. Das, und daran sehen Sie schon, das können Sie nur für ganz spezielle und, naja, sehr teure Anwendungen benutzen, ja, zurzeit noch. Das ist einfach so. Mhm. Aber gerade für dies ist es auch absolut notwendig. Mhm. Ne? Das ist für viele Anwendungen, lohnt es sich, das auch wirklich zu machen. Mhm. Okay. Der nächste Punkt ist Strukturierungsprozesse mit, ja, Ionen und Laserstrahlen. Ja. Strukturierungsprozesse heißt in diesem Zusammenhang was? Was wollen wir strukturieren? Ja, ich fange gleich mal mit dem Beispiel an. Ja. Jeder hat die Erfahrung gemacht, wenn er ein Prisma von einer Seite mit dem sichtbaren Licht beleuchtet, sieht man auf der anderen Seite, wenn es geschickt dargestellt wird, das gesamte Spektrum, ja, sichtbare Spektrum projiziert, beispielsweise an der Wand, wenn man, ja, das manchmal in der Schule so lernt. Ja. Nun kann man das auch auf ein sogenanntes Gitter projizieren. Das heißt, das Licht auf ein Gitter schicken, das bedeutet, ein Gitter, dass ich eine Struktur in der Oberfläche habe, die vergleichbar ist mit der Wellenlänge, die ich darauf schicke. Ja. Und dann wird die Laufzeitdifferenzen zwischen der Erhöhung und der Erniedrigung dieser Struktur, stellt man sich beispielsweise als lauter Gräben vor, ja, wird dazu führen, dass ich das Licht zerlegen kann. Mhm. Interferenzspektrum. Interferenzspektrum. Ja, die interferieren dann miteinander, dann habe ich ein Spektrum und das jeder Spektrograph im optischen, im Infrarot, im ultravioletten Bereich ist diese Art und Weise aufgebaut. Mhm. Und die Bedeutung ist natürlich riesig für die Analytik, ja, für viele Untersuchungen, für die Untersuchung. Wir wissen bis heute nicht, aus was die Sonne besteht, mhm, etc., ja, wenn es so etwas nicht gäbe. Ja. Ja, also der Herr Kirchhoff hat es letztlich so gemacht, also er Informationen daraus geholt hat. Also solche Strukturen nun her, nun kann man sich beliebig komplizierte Strukturen vorstellen. Das ist, die Gräben ist das Einfachste, was ich sagen kann. Da gibt es auf einem System unter anderem Sägezähne und sonst etwas, jeweils für die verschiedenen Anpassungen. Und das muss man herstellen. Mhm. Das geht gut, solange die Strukturen grob sind. Klar, ja. Je kleiner die werden, also beispielsweise, wenn man immer mehr ans Ultraviolette kommt. Mhm. Also je kleiner die Wellenlänge dessen, was ich zerlegen will, muss ich auch die Strukturen kleiner machen. Muss ich kleiner machen. Ja. Und dann muss man sich etwas einfallen lassen, ja, was man da macht. Und auf der einen Seite kann man das natürlich machen, indem man beschichtet, dann das belichtet, wie in der Halbleiter, das freisetzt, dann ätzt etc. Was aber viel besser wäre, die Strukturen sofort einzuschreiben. Mhm. Und das betreiben wir hier unter anderem mit dem Laser. Mhm. Wir haben also spezielle Laser, mit denen wir Strukturen schreiben können. Mhm. Das Problem war bis in die Vergangenheit, dass man das machen kann, etwa bis im Mikrometer und auch vielleicht noch etwas im Submikrometer, also in dem Bereich von Strukturen unter einem Mikrometer, aber nur bei ausgewählten Materialien. Mhm. Weil jedes Material setzt der Bearbeitung mit den Lasern einen gewissen Widerstand entgegen. Bröselt. Ja, also, es lässt sich einfach nicht abtragen. Ach so, okay. Mhm. Das ist einfach, ich sage, laserhart. Man spricht dann wirklich von Härte. Ja. Hat nichts mit dem mechanischen Härte zu tun, sondern der Härte gegenüber dem Laserstrahl. Und wie kann man das jetzt überwinden? Das war lange ein Gedanke und da sind wir hier einer Technologie nachgegangen, wo wir nicht wie bisher den Laser auf die Oberfläche fokussiert haben und dort versucht abzutragen, mhm. was wir auch machen und sehr intensiv machen, sondern wir haben einen Laser genommen, der ein bestimmtes Material, beispielsweise ist Quarz, das ist sehr resistent, aber sehr gewünscht wiederum in der Optik. Mhm. Ne? Das ist immer so ein bisschen Widerspruch, aber dass wir das bestrahlt haben, auf die Oberfläche eine Struktur aufgebracht haben, die wir letztlich einprägen wollen. Mhm. Eine Maske spricht man davon. Ja. In die freien Bereichen geht der Strahl hindurch und nun ist Quarz für viele Materialien spricht offen. Sprich, das geht einfach hindurch, wird nicht absorbiert. Sprich, der Laserstrahl geht durch den offenen Bereich der Maske, durch das Quarz hindurch und trifft auf der Rückseite auf eine Flüssigkeit. Mhm. Und die Zusammensetzung dieser Flüssigkeit wurde nun so gewählt, dass sie das Emissionsspektrum des Lasers, hat eine bestimmte Wellenlänge, dem Absorptionsspektrum der Flüssigkeit in etwa entspricht. Okay. Das heißt, der Laserstrahl geht hindurch und trifft an der Grenzfläche auf die Flüssigkeit und wird dort sofort absorbiert, weil ja genau das übereinander stimmt. Ja. Wird sofort an der Grenzfläche absorbiert. Das ist im Mikroskopischen eine Art Explosionsprozess. Absorbiert heißt es, weil die Energie, die dann da absorbiert wird, in was? In Wärme? Oder? Die wird in Wärme zum Teil umgewandelt, aber die wird auch so weit umgewandelt, dass die Flüssigkeit sofort zersetzt wird, weil das so schlagartig geht und sich eine Kompressionswelle ausdehnt. Okay. Alles, muss man so sagen, im Mikrometerbereich. Klar. Die Kompressionswelle auf die Oberfläche trifft, dort Keime produziert, an denen der Laser jetzt angreifen kann. Und trägt dann dort ab. Okay. Dann wird sozusagen die Struktur von der anderen Seite, haben Sie die Maske, Ihre Quarzflächen, von der Rückseite wird sozusagen geätzt. Und dann jetzt das von der Rückseite die Struktur, die in der Maske auf der Vorderseite wird, eingeätzt. Und da das sozusagen nicht mehr nur der thermische Prozess ist, sondern wie ich andeutete, über Schockwellenfunktionen, können Sie jetzt auf einmal Quarz viel leichter ätzen, weil sie vorher fast nicht konnten oder nur sehr teure, anspruchsvolle Laser, haben sie jetzt, man spricht davon der sogenannten Ablationsschwelle, die Härte, die ich ansprach, ist jetzt um den Faktor 10 in der Regel geringer. Mhm. Auf einmal können sie Laser benutzen, um Quarz zu bearbeiten, was sie früher gar nicht machen konnten und können dort Strukturen einprägen. Das ist für uns ein sehr wichtiges Gebiet. Mittlerweile braucht man gar nicht mehr Flüssigkeit zu benutzen, sondern man schickt Dämpfe einfach an die Oberfläche. Das reicht teilweise schon aus. Also auch für die Industrien attraktive Möglichkeiten, das Verfahren umzusetzen und solche Strukturen herzustellen. Und die Lasers selber müssen ja dann nicht besonders genau fokussiert werden, weil die Zuordnung, also quasi die Fokussierung macht ja die Maske. Das macht die Maske. Ja. Sie leuchten einem gewissen Maskenbereich aus, wenn es groß ist, Bereiche, wenn es klein ist, das, den ganzen Bereich. Ja. Eine Fokussierung ist einfach nicht notwendig. Genau. Sie müssen nur darauf achten, dass die Absorption mit der Emission übereinstimmt. Mhm. Das ist sozusagen der Trick bei der Geschichte. Auf den man natürlich erstmal kommen muss. Da muss man kommen. Das hat ja auch, man weiß, wie lange es Laser gibt. Bis vor wenigen Jahren ist da keiner drauf gekommen. Cool. Das ist also die eine Möglichkeit der Strukturierung. Und die zweite Möglichkeit der Strukturierung, wir sprechen da von alternativen Strukturierungsprozessen, dass wir die sogenannte Selbstorganisation ausnutzen. Das ist ein ganz anderer Komplex, wo wir Strukturierung im Mikroskopischen bis ins Makroskopische treiben können. Selbstorganisation könnte man vielleicht so beschreiben, dass man ein System, in unserem Fall im Festkörper, Energie zuführt. Und dieser Festkörper reagiert von sich aus, deswegen Selbstorganisation, organisiert in dem Fall die Oberfläche, in unserem Fall so, dass Strukturen entstehen, und zwar in der Regel geordnete Strukturen entstehen. Warum tut er das? Weil jeder Festkörper. Also quasi, der nimmt quasi irgendein Gleichgewicht ein. Der versucht, ein Gleichgewicht mit der Umgebung einzustellen oder mit dem eigenen Festkörper einzustellen. Von sich aus, weil er immer, weil das Prinzip in der Natur gilt, der Minimierung der Energie. Ja. Aber das heißt, ich kann da keine, wenn ich es richtig verstehe, ich kann damit keine Strukturen aufprägen, sondern ich kann eine Oberflächengleichförmigkeit herstellen, weil sie sich sozusagen von selber in das Gleichgewicht bringt. Oder verstehe ich das falsch? Nein, das verstehen Sie falsch. Okay. Entschuldigung. Klar, deshalb stelle ich so eine Frage. Nein, Sie können tatsächlich eine Struktur aufbringen. Okay, wie? Das ist ein Effekt, der wurde im Jahre 2000, 2001 etwa, man kann sagen gleichzeitig, auch völlig unabhängig, bei uns in unserem Haus und an der Universität in Aachen entdeckt. Mhm. Auch fast zur selben Zeit publiziert, völlig unabhängig davon. Man nimmt beispielsweise wieder einen Ionenstrahl, schickt den jetzt über eine große Fläche. Große Fläche heißt für uns Quadratzentimeterbereiche auf die Oberfläche, pumpt sozusagen mit dem Ionenstrahl Energie in diese Oberfläche hinein und gleichzeitig trägt man Material ab. Was passiert jetzt? Sie haben eine Oberfläche, der Ionenstrahl trifft auf die Oberfläche ein, trägt ganz, sind ja einzelne Teilchen, ganz stochastisch, also willkürlich verteilt, Teilchen ab, was bedeutet, dass sich in irgendeine Rauigkeit sich einstellt. Ja. Gleichzeitig haben Sie aber Energie für die Teilchen, die an dem stellen Sie sich jetzt vor, Sie haben einen Berg und ein Tal an der Oberfläche, ein Teilchen, was an der Spitze liegt und was am Tal liegt. Wo wird das Teilchen hingehen? Nicht gleichberechtigt in die Tiefe, sondern an den Berg. Es wird Energie zugeführt, das heißt, es diffundiert daran, an der Flanke und wird in die Tiefe gehen. Also wird das Tal ausgleichen, wird die Oberfläche glätten. Wenn Sie den Prozess aber jetzt so führen, dass dieser Prozess reduziert wird, dafür aber der Abtrag, der an dem Berg höher ist als im Tal, dann verstärken Sie dann natürlich den Effekt und über die gleichmäßige Verteilung bilden sich dann ganz gleichmäßig sogenannte Dots, also Berge aus. Und das ist ein ganz interessanter Effekt. Okay. Der Selbstorganisation. Physikalisch etwas anspruchsvoller, als ich Ihnen das jetzt gesagt habe. Ja. Aber sehr gleichmäßig. Ich könnte also richtig hexagonale oder quadratische Gitter erzeugen. Okay. Aber ich kann nicht, sagen wir mal, eine beliebige Form aufprägen, wie ich das zum Beispiel durch eine Maske kann. Sondern es sind natürlich, es ist nicht alles eben, aber es sind irgendwie durch Regelmäßigkeiten bestimmte Formen, die man natürlich brauchen kann, klar. Ja, die sind sehr, sehr wichtig. Ja, ein schönes Beispiel ist, wenn Sie mal vor einem Gemälde im Museum gestanden haben und das Museum ist nicht besonders reich und Sie schauen sich die Gemälde an, dann werden Sie die Leute beobachten, die drehen sich, laufen vor dem Bild hin und her, weil sie Reflexionen haben. Ja. Wenn Sie eine Struktur aufprägen, deren Größenordnung in der Größenordnung der Wellenlängen ist, dann haben Sie keine Reflexion mehr. Dann können Sie aus jeder Blickrichtung das Gemälde, ohne dass irgendwelche Reflexionen des Lichtes sind, betrachten. Das ist jetzt erstmal ein schöner Effekt, dass man erreichen kann, wird man natürlich selten machen, weil das ein teurer Spaß ist. Ja. Aber stellen Sie sich das vor, das ist ein Projekt, was wir mit großen Firmen hier in Deutschland verfolgen. Man könnte diese schon angesprochenen Lithografie-Masken mit solch einer Struktur überziehen. Dann kann man ausrechnen, erzeugt man eine erhöhte Transmission, Reflexion reduziert, erhöht man die Transmission pro Linsensystem von 1-2%. Was bedeutet, dass der Wafer, der belichtet werden muss im Lithografie-System, natürlich kürzer verweilen muss. Und das ist reines Geld. Also so ein Lithografie-System, was in der Größenordnung von einigen Millionen Euro kostet, so zu trimmen, dass die Reflexion um wenige Prozent reduziert werden könnte, wäre sozusagen heiß begehrt. Weil weltweit, der Durchsatz quasi. Weil der Durchsatz extrem steigt. Ja. Jetzt hat man einen Durchsatz von etwas über 90%, wenn man dann auf 97, 98. Was heißt 90%? 90 Durchsatz war der falsche Begriff, Entschuldigung. Jetzt hat man eine Transmission von 90%, ja. Entschuldigung, war falsch. Mhm. Eine Transmission von 90%, wenn man die F96, 97% ist, nur durch Strukturieren der Oberfläche im Selbstorganisationsprozess, wäre natürlich ein riesiges Ergebnis. Es gibt noch andere Möglichkeiten dieser Art der Selbstorganisation. Eine andere Möglichkeit ist, dass man zum Beispiel an der Oberfläche über diesen etwas anders angelagerten Prozess, dass man Teilchen absetzt, Schrauben und Nadeln erzeugt im Nanometerbereich. Okay. Das kann man richtig machen über einen gewissen Bereich. Und das ist eine Entwicklung, die ist erstmals vor 10 Jahren in Kanada vorgeschlagen worden und auch realisiert worden. Wir beschäftigen uns hier in Europa, waren wir die Ersten, die sich seit ungefähr 5 Jahren damit beschäftigen. Da können Sie also Schrauben vorstellen. Sie müssen sich vorstellen, im Mikro- und Nanometerbereich ein Heer von Schrauben, gleichmäßig angeordnet auf der Oberfläche. Und das Ziel ist mal, beispielsweise zwischen diese Federn, die Sie da machen, oder Schrauben, ein Pharmaka zu platzieren. Und wenn Sie das jetzt deformieren, die Schrauben oder Federn, elektrisch durch, zum Beispiel oder Mechanik. Ja, mechanisch, aber durch ein Piezo beispielsweise deformieren, können Sie das gezielt, dieses Pharmaka freisetzen. Und der Gedanke zum Beispiel ist, ich glaube, eine Sache, mit der viele Menschen konfrontiert sind, dass Schlaganfallpatienten solch ein System, was ja nicht größer ist als ein halber Fingernagelknopf, im Bereich des Halses zu deponieren, dass wenn die Gefahr eines Schlaganfalls besteht und der Schlaganfall schon erfolgt ist, also Ärzte kennen ihre potenziellen Kandidaten leider dafür, dass das dann ausgelöst wird, weil die Konsequenzen aus dem Schlaganfall werden bestimmt hauptsächlich durch die Zeit zwischen dem Schlaganfall und dem Eintreffen des Arztes. Sprich der Medikation. Der Medikation. Ja. Und wenn die dann sofort erfolgen kann, einfach beispielsweise durch Druck oder durch... Ach so, also ohne automatische Detektion. Nur so, ich merke, ich habe einen Schlaganfall. Ja, oder die Verwandten oder es kann auch elektrisch ausgelöst werden, etc. Da ist vieles denkbar. Dann wäre das ein riesiger Fortschritt. Weil in der Stadt Leipzig wird ungefähr, so habe ich mir sagen lassen, wird zwischen 15 und 20 Minuten gebraucht, bis der Arzt da ist. Und außerhalb kann es unweiters eine halbe Stunde länger sein. Und die Konsequenzen kennt ja jeder, die da folgen. Ja. Und nochmal zurück zu diesen Schrauben- oder Federformen. Die organisieren sich auch mehr oder weniger von selbst. Die organisieren sich mehr oder weniger von selbst, jawohl. Und das sieht dann aus wie... Warum die das tun, geht so weit, das zu erklären, oder? Nein, das eigentlich nicht. Es ist so, dass sie natürlich auf der Oberfläche erstmal eine willkürliche... Sie haben immer eine raue Oberfläche, immer. Das ist selbst das, was Sie als glatt sehen, ist eine raue Oberfläche. Dann kommen Teilchen, werden unter extrem flachem Winkel auf die Oberfläche aufgebracht, also 1, 2, 3 Grad. Und die Teilchen haben, wenn das erste Teilchen auftrifft, kommt ein zweites, setzt sich auf das erste Teilchen. Und zwar immer so, dass es als Richtung der Quelle guckt, draufsetzt. Also wenn dort mal eine Quelle ist, wird das auftreffen und es wird so wachsen, also so schräg. Und dann kann man es drehen. Und jetzt drehe ich das ganze System und dann wird daraus eine Schraube. Okay, aber Selbstorganisation ist es ja dann nur bedingt. Ich meine, ich muss ja immer noch das Ding drehen, sodass es richtig sich organisiert. Der Selbstorganisationseffekt setzt dadurch ein, dass so ein Atom natürlich dort nicht sitzen bleibt, sondern sich bewegt. Und jetzt muss ich energetisch das System, das sagte ich ja vorhin schon mit Berg und Tal, das ist genau dasselbe wie hier, so organisieren, dass das Teilchen da oben sitzen bleibt, wenn ich es will. Ja. Und wenn ich diese Spirale, die bei auch entsteht, zu einer Schraube machen will, muss ich es leicht zulassen, dann macht es nämlich die Spirale dicht. Und wenn ich es nur noch eine Säule im Deutschen machen will, dann muss ich es noch mehr die Selbstorganisation, mich von der Selbstorganisation verabschieden. Man spricht dann von kontrollierter Selbstorganisation. Ich will das nicht so weit treiben. Und das hängt von den Energien ab. Das hängt von den energetischen Bedingungen ab, die ich habe. Na, da kann ich eingreifen, wie weit ich dem System Freiheit lasse. Do you know where the vagabonds go? Please tell me. I'll listen. My friend, are they in the hills above? Oh, down the valley below, I'm dying to find them, you know. She stole away from me. Okay, das nächste Thema, das ich mir hier aufgeschrieben habe, war die Schichtabscheidung, auch mit Ionen und Laserstrahlen. Mhm. Ich denke, das ist wahrscheinlich auch wieder einfach in Anführungszeichen wegbrennen mit Laserstrahlen. Wozu braucht man sowas? Nein, da muss ich widersprechen. Was wir hier machen, ist sozusagen, dass wir über den Ion oder den Laserstrahl Energie der Schicht zuführen. Mhm. Energie, die diese Schicht dann benutzt, um bestimmte, ich sag mal, Qualitäten auszubilden. Normalerweise stellt man eine Schicht dadurch her, dass man Material verdampft und das irgendwo auffängt. Mhm. Und das ist ja breit, diese Anwendung. Ja. Die ist unendlich breit. Das geht vom Autoscheinwerfer, wenn Sie eine Kaffeetüte aufmachen, die ist in so Silber glänzend oder Gold, das ist auch nichts, was das beschichtet. Alles aufgedampft durch Material. So, wir nehmen genau denselben Prozess und nehmen jetzt einen Ionenstrahl noch dazu. Mhm. Und der Ionenstrahl, der bringt natürlich ein Ion, sagten wir ja schon, das ist ein geladenes Atom, bringt Energie mit, einen Impuls. Und diese Energie, wenn man das mal vergleicht mit, ich könnte es ja auch heizen, die Schicht beim Aufdampfen. Ja. Aber die Energie, die dieser, und zwar lokal mitbringt, ist riesig groß gegenüber der kleinen Energie, die ich heizen, selbst wenn ich bis 1000 Grad heizen würde, mitbringen. Also es ist eine riesen Energie, die der lokal mitbringt. Ja, und das machen wir jetzt so. Der Schichtprozess läuft ja so, dass ich die Schicht, die Atome verdampfe. Die werden auf dem Substrat dann aufgefangen. In der Regel sprechen wir vom sogenannten epitaktischen Wachstum, was bedeutet, dass ich die Struktur des Substrates vererben möchte in die Schicht hinein. Also wenn ich dort eine hexagonale Struktur habe, versuche ich natürlich, das Material, was ich auch aufdampfe, ebenfalls hexagonal wachsen zu lassen, indem ich das... Hexagonal bezüglich der Kristallstruktur. Kristallstruktur oder kubisch oder was es alles gibt, so wachsen zu lassen. Ja. Also das ist die Epitaxie, was man da macht. Wenn ich das normal aufdampfe, bringen die Atome eigentlich Energie mit und können auf der Oberfläche ein paar Bereiche weit springen dann. Die Energie wird Sprung verbraucht, sprich die diffundieren auf der Oberfläche, dann kommen sie zur Ruhe. Das reicht in der Regel nicht aus, um sozusagen die beste Qualität, das heißt jeder wirklich seinen Gitterplatz zu finden, der für diese hexagonale Struktur zutrifft. Da nehme ich den Ionenstrahl. Ja. Der liefert mir jetzt die Energie. Ausreichend Energie, dass die weit genug diffundieren können, dass es Lage für Lage wächst. Ja. Aber, jetzt kommt das Aber, das Ion zerstört natürlich auch meine Schicht. Wenn es da durchschießt quasi. Wenn es sozusagen hineingeht in die Schicht. Ja. Ne? Ja. Schlimmstenfalls mit dem Substrat. Das heißt, ich muss die Energie so niedrig wählen, dass das Ion wirklich nur die oberste Atomlage berühren kann, in der zweiten Atomlage schon keinen Schaden mehr anrichten kann. Das ist wieder diese Schwelle, von der ich schon sprach, energetische Schwelle, die ich brauche, um überhaupt was zu erreichen. Das sind also wenige 10 Elektronenvolt, die das Ion mitnimmt. Aber wenn ich die habe, dann können die sich an der Oberfläche richtig bewegen und dann suchen die ihre Stelle, wo sie wachsen können. Man spricht, die gehen in die echten Gleichgewichtspositionen an der Oberfläche. Mhm. Und dann wächst die Schicht auch perfekt. Atomlage für Atomlage. Okay. Das bedeutet, das Schichtwachstum ist langsam gegenüber normalen Schichtwachstum, bedeutet aber hervorragende Qualität. So ein bisschen das, was man sich ja auch von den ganzen Geschichten im Weltraum auch erwartet. Ne? Mehr oder weniger perfektes Kristallwachstum ohne Störstellen drin, weil keine Schwerkraft da ist. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob das vergleichbar ist, was Sie machen, aber es geht zumindest in eine ähnliche Richtung. Das die Kristallstruktur verbessern. Wir wollen die Kristallstruktur verbessern, weil an der Struktur hängen die Eigenschaften. Ja, ja. Mhm. Und Voraussetzung für ganz bestimmte Eigenschaftsverbesserungen, die man erreichen will mit den Schichten, ist eine perfekte Kristallstruktur. Ja. Und so ist bei uns, das sind alles sehr komplexe Ultrahochvakuum-Apparaturen. Dort wird der Prozess ausgeführt und die sind meist mit weiteren Apparaturen verbunden, wo wir diese Probe, ohne dieses Ultrahochvakuum zu brechen, dann in eine zweite oder dritte Apparatur schieben und sie dorthin sich Struktur und Zusammensetzung untersuchen. Sofort. Mhm. Und dann gegebenenfalls den Prozess weitermachen oder abbrechen, je nachdem, sind. Ja. Und wir interessieren uns bei ausgewählten Schichtsystemen genau für diese Prozesse, die da passieren, wenn die allerersten Atome auf die Oberfläche, welche Strukturen werden ausgebildet, sind die, ich sprach von dem Vererben der Struktur, schon identisch mit dieser Struktur oder stellen die sich erst später ein, etc. Mhm. Das ist so das, was, wofür wir uns untersuchen. Interessant. Interessieren. Und die Energie, die ich da brauche, um genau diesen Effekt zu erzielen, dass nur die oberste Atomschicht quasi Energie zugeführt kriegt und dann das war's. Ja. Kann man sowas ausrechnen oder bräuchte auch wieder ein Regelungssystem? Nein, das kann man ausrechnen. Das kann man, das sind Energien, die sind sehr wohl bekannt. Ja. Viel schwerer ist es, die Energien wirklich herzustellen. Okay. Da gibt es nur ganz wenige Möglichkeiten, weil die doch sehr niedrig sind. Ich sagte ja schon, das ist schwer, sehr wenig sind. Wir arbeiten da sehr intensiv mit dem Kollegen aus Berkeley zusammen, weil es dort einen gibt, der in der Lage war, solche Quellen zu entwickeln, Ionenquellen zu entwickeln, die diese niedrigen Energien auch bereitstellen. Das ist eigentlich interessant. Eigentlich sollte man erwarten, dass die Schwierigkeit bei hohen Energien liegt. Nein, die sind die niedrigen. Oft so feine Dosierung ist oft anspruchsvoller. Ja. Das sind die niedrigen Energien. Mhm. Weil, wie gesagt, ich muss vornweg immer, egal wie ich es mache, ein Plasma erzeugen. Ja. Und ein Plasma, aus dem ich sozusagen, wo ich nur wenig Energie habe, das kollabiert. Das lebt sozusagen nicht. Und da kann ich, wo nichts da ist, kann ich nichts herausziehen. Ja. Also das Problem ist dann die am Lebenhaltung des Plasmas. Richtig. Nicht das Beschleunigen mit 0,5 Elektronen. Nein, das nicht. Ja. Das können Sie dann schon. Sie könnten ja beispielsweise einen Beschleuniger nehmen, was ja auch gemacht wird. Ja. Einen Beschleuniger nehmen, der sozusagen mit Energien viel höherer Art und Weise arbeitet und dann kurz vor der Probe bremsen sie die wieder ab. Durch Kollision irgendwie. Nee, genau. Dann wird einfach ein Gitter gemacht. Ja, okay. Ja. Ein Gitter und da fliegt das hindurch und dann wird sozusagen, kommen nur die durch, die niedrige Energie, die geben die Energie ab und kommen dann durch. Das können sie machen, aber da brauchen sie wieder den großen Beschleuniger, der viel Geld kostet. Ja. Das geht nur auch wieder nicht. Ja. Ne? Also das ist also beliebig kompliziert. Ja. Ja, und was wir an Materialien untersuchen, das sind so diese Prozesse, das ist beim Titanoxid, beim Titannitrit insbesondere auch. Kennt jeder dieses Titannitrit, das ist sehr fest. Wenn Sie mal im Baumarkt gehen und den Bohrer holen, der so eine goldene Spitze hat, das ist kein Gold, das ist Titannitrit. Und auch an die Kaffeetasse von der Oma mit dem Goldrand, das ist in der Regel kein Gold, das ist Titannitrit. Okay. Dies wird unter ganz bestimmten Bedingungen, nämlich wenn ein Titan und ein Stickstoffatom zusammentreffen, ganz genau stöchiometrisch wird es golden. Ist es mehr Titan, wird es schwarz. Also das kann man einstellen. Ja. Oder auch Gadoliniumnitrit oder Galliumnitrit. Galliumnitrit ist das Basismaterial für die modernen LEDs, also Leuchtdioden. Das sind so die Materialien, die uns dabei interessieren, bei dem durch Ionenstrahl gestützten Schichtabscheiden. Ganz anders ist beim Laser dann. Das ist ein ganz anderes Feld, weil Sie das auch ansprachen. Ja. Dort benutzen wir den Laser, um Material abzutragen. Ja. Das nennt man Ablation, das ist also kein thermisches. Dort tragen wir mit Lasermaterial ab. Und dort interessieren wir uns hauptsächlich für zwei Materialklassen. Das ist eine Materialklasse, haben wir in der Vergangenheit besonders war das für uns Interesse. Das ist Scandium Nickel und Scandium und Chrom. Okay. Das wird dann alternierend abscheiden. So braucht man das. Auf der Basis glaubt man, dass man optische Komponenten, sprich Spiegel entwickeln kann, die Röntgenlicht reflektieren. Das ist ein schwieriges Problem. Ja. Das ist ein echtes Problem, Röntgenspiegel. Und zwar nicht das Molybdän-Silizium, was ja schon viel und an vielen Stellen bearbeitet wird, für die Lithografie übrigens, für die sogenannte 13,4 Nanometer Linie, die ganz bewusst Silizium und Molybdän alternierend macht, sondern in dem Fall noch eine Kategorie höher, wo man im sogenannten Wasserfenster arbeitet. Das heißt, es ist ein Fenster, was zwischen den Absorptionslinien von Sauerstoff und Kohlenstoff liegt. Und wie Sie wissen, wir Menschen bestehen hauptsächlich aus diesen Elementen, weiß ich, zu 90% etwa, ich weiß es nicht so genau. Das heißt, wenn es gelänge, Röntgenlicht zu benutzen, mit einer Wellenlänge, was diese Linien nicht tangiert, sprich im Wasserfenster, das ist, ich glaube, so 1,3 bis 3,4 Nanometer etwa, so, also eine ganze Größenordnung kleiner als das andere, zu benutzen und die optische Elemente zu entwickeln, mit denen man das spiegeln könnte, vielleicht sogar fokussieren könnte, indem man gekrümmte Spiegel nimmt, dann könnte man versuchen, ein Röntgenmikroskop zu bauen, dass ähnlich wie die hochauflösende Transmissionselektronenmikroskopie, dort sind es Elektronen, dort können sie ja schon heute bis Atome abbilden. Und das kann man aber nicht mit lebenden Materialien machen, weil das sofort sterben würde unter dem Beschuss. Eine Zelle können wir nicht untersuchen. Einfach, die müssen sie, ich sage ganz grob, erschlagen, sprich unterkühlen, dass es stabil ist und dann können sie es sehr gut auflösen. Ich würde aber ja gerne im Elektronenmikroskop eine lebende Zelle untersuchen, um die Prozesse zu beobachten. Die Prozesse kennenlernen möchte. Und das wäre dann eine Möglichkeit, weil ich ja mit Röntgenstrahlen arbeite, die mir die Auflösung garantieren, wegen der Wellenlänge, aber im Wasserfenster sind und diese Zelle nicht zerstören. Die fallen durch sozusagen. Das Ganze ist initiiert worden durch Großbritannien, was vor ungefähr 4-5 Jahren ein Riesenprogramm aufgelegt hat mit dem Ziel, solch ein Röntgenmikroskop mal zu generieren. Und da gibt es verschiedene Aktivitäten, auch hier in der EU, wo man dann einzelne optische Komponenten versucht, dafür zu entwickeln. Aber auch in England und in Japan. In Japan und USA, Entschuldigung. Und die zweite Materialklasse, die wir bei der Ablation untersuchen, das ist jetzt, das klingt sehr kompliziert, das ist Lanthanaluminat, also eine Verbindung aus Lanthan, Aluminium und Sauerstoff. Und das ist jetzt ein Material, was für die Halbleiterindustrie wieder von großer Bedeutung ist, weil es ein Material ist, was eine extrem hohe Dielektrizitätskonstante hat, also extrem guter Isolator. Der Kondensator ist ein guter Begriff. Genau. Man will ja sozusagen ganz kleine Kondensatoren bauen. Die Dimension muss riesig sein, das heißt große Kapazität, aber kleine Geometrie. So ist es. Heute macht man das, früher hat man es ein bisschen mit Siliziumoxid, macht man nach wie vor. Moderne arbeiten schon mit beispielsweise mit Wolframoxid, aber Lanthan, Aluminat, rein theoretisch wäre das Allerbeste, was man überhaupt sich denken könnte. So, Problem ist nur, Halbleiterindustrie ist Siliziumtechnologie. Und das Verrückte ist bei diesem Lanthan-Aluminat, wir sprachen über das epitaktische Wachstum. Wenn man Lanthan-Aluminat auf Silizium wächst, wird es nicht kristallin. Wenn man Silizium auf Lanthanaluminat wächst, funktioniert es. Aber das nützt ja nicht. Wir müssen das darauf wachsen lassen. Und da ist ein großes Suchen weltweit, wem gelingt es als Ersten, das Zeug epitaktisch wachsen zu lassen. Und das hängt wiederum damit zusammen, dass eine Oberfläche vom Silizium nicht glatt ist, atomar glatt ist, sondern dass die Oberfläche rekonstruiert. Das heißt, die baut Strukturen von sich aus auf, Selbstorganisation, um die Oberflächenenergie zu minimieren. Wieder das Prinzip der Energie. Und durch diese Struktur, die sich aufbaut, kann das nicht mehr epitaktisch wachsen. Weil jedes siebte Atom bei der 111 Oberfläche, das ist eine spezielle Siliziumoberfläche, schaut heraus. Es geht also, sechs liegen in einem, das siebte guckt raus. Sechs wieder in einer Linie, das siebte guckt raus. Als das Raster-Tunnel-Mikroskop von Pinnich und Rohrer entwickelt, die erste Abbildung war diese 7x7 rekonstruierte Oberfläche, die man da gesehen hat. Und das ist ein echtes Problem. Das wegzukriegen, dieses Und das Siebte. Muss man überwinden. Und wie macht man das? Und das ist eine Suche weltweit, wie man das hinbekommt, den Trick zu finden, wie man das ausschaltet. Okay. Ja, und das interessiert uns. Das sind schon sehr spezielle Themen. Ne? Das ist ein sehr, sehr spezielles Thema. Aber wem es gelingt, der hat natürlich in der Halbleiterindustrie einen Wahnsinnszugang. Weil sie können sofort Kapazitäten realisieren, die um eine Größenordnung kleiner sind, als es jetzt ist. Und das ist natürlich... Also die Größe des Dingens ist kleiner, die Kapazität ist größer. Ja, die Kapazität ist größer, die Geometrie kleiner. Ja, sie brauchen sich, stellen sich einen Speicher vor. Ja, ja, klar. Da brauchen sie ja bloß laden oder nicht geladen haben. Klar. Und jetzt, das Problem ist dort ja... Die Dichte. Jetzt können sie die weiter zusammenrücken, ohne dass der eine in den anderen überspricht. Also wenn ich eins belade, darf das andere nichts wissen davon. Sonst hieße ja die Information über zwei solche Kapazitäten zu verteilen. Und das könnte sich sofort alles erhöhen. Alles in Größenordnungen. Und das wäre schon ein riesiger Gewinn. Aber das fängt so ganz klein an, oder? So an solchen kleinen, scheinbar kaum lösbaren Problemen fängt das an. Da sieht man die Bedeutung von Grundlagenwissenschaft auch, ne? Auf jeden Fall. Wenn eine Grundlage gelöst ist, kann ich auf einmal Speicher bauen, die nur ein Zehntel so groß sind oder halt andersrum zehnmal so viel Speicher enthalten. Und da sehen Sie auch die Philosophie, die hinter den Leibniz-Instituten steht. Ja. Grundlagenthemen bearbeiten, aber immer Grundlagenthemen, die zumindest am Horizont eine Anwendung haben. Ohne dem wird bei uns kein Thema bearbeitet. Das ist dringend nötig. als selbst Grundlagen zum Selbstzweck, das können, das machen wir nicht. Ja. Na, das können wir nicht machen. Ja. Das letzte Thema, das ich mir noch aufgeschrieben hatte, war biokompatible Oberflächen. Ja. Was versteht man darunter? Vielleicht wieder an einem Beispiel erstmal gebracht. Sehr oft ist es so, dass der menschliche Körper nach Unfällen oder im Zeit seines Lebens doch Verschleißerscheinungen zeigt. Das können Gelenke sein, dort spürt man das relativ schnell. Ja. Das können aber gerade, wenn man eine Herzproblematik, Herzklappen sein. Ja. Das können Verengungen von Gefäßen sein und Ähnliches. Was der Medizin dann übrig bleibt, sprich den Operateur, ist, dort Ersatz zu schaffen, Ersatzmaterialien einzubringen, und die können in der Regel ja nur anorganischer Natur sein. Klar, sonst müsste ich sie mir noch als Herz züchten. Und das ist so etwas, ne? Und eine Herzklappe beispielsweise, die ist aus Kohlenstoff oder sogenannte Stents zur Erweiterung, gerade der Herzkranzgefäße in diesen Bereichen, die müssen dann, sind in der Regel aus Titan oder ähnlichen Materialien. So, und das ist natürlich ein Ziel, diese einzubauen, ohne dass der Körper reagiert, als wäre es ein Fremdstoff, die entweder überhaupt nicht annimmt, oder versucht gar, die abzustoßen. Und sich dann entzündet im Beispielsweise oder entzündet. Oder wenn Sie an die Hüftgelenke denken, wenn das nicht angenommen wird, also das Gewebe, das nicht umwächst und das wie ein eigenes, dann bleibt das immer ein lockeres System. Ja. Und eine Operation von so einem Hüftgelenk, die ja zu Tausenden in Deutschland gemacht werden, kostet in der Größenordnung 10.000 Euro. Ja. Das heißt, es ist schwer, sich mal abgesehen von den Schmerzen, die man den Patienten bereitet, das immer wieder zu finden. Das heißt, das Materialien herzustellen, die dann wirklich dementsprechend. Und wir untersuchen eben hier die Grenzfläche zwischen dem organischen Gewebe und dem anorganischen Material. Was geschieht da? Warum wächst das an oder warum wächst es nicht an? Mhm. Warum wird das abgestoßen, warum wird das nicht abgestoßen? Welche Gewebe sind wofür verantwortlich? Mhm. Das ist so etwas, was wir hier untersuchen. Mit ganz intensiv mit der Universität Leipzig, dem sogenannten Translationszentrum für regenerative Medizin. Dort sind wir eingebunden mit. Wir haben hier seit gut einem Jahr eine Professur, die sich mit der anorganisch-organischen Grenzfläche beschäftigt, haben aber schon viele Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet. Und ich erkläre mal die Problematik der Biokompatibilität an vielleicht ein oder zwei Beispielen. Das eine Beispiel ist das Titanoxid. Titanoxid, ein photokatalytischer Stoff. Das heißt, unter Einfluss beispielsweise von Licht werden organische Substanzen auf solch einer Oberfläche zersetzt. Und das können Sie benutzen, um sozusagen Oberflächen frei zu machen von Bakterien und Ähnlichen. Wenn also Licht einfällt auf diese Oberfläche, Titanoxid wirkt wie ein Halbleitermaterial, fließt in Strom, und dieser Strom sorgt dafür, dass organische Substanzen zersetzt werden. Also es ist quasi eine Art Reinigungsprozess. Das ist eine Art Reinigungsprozess. Ja. Und das eben im Bereich von Bakterien oder Zellen. Ja. So etwas. Das ist sozusagen eine Möglichkeit, was man sucht. Auf der anderen Seite kann man diese Materialien auch benutzen, um die Oberfläche sehr hart zu gestalten. Das heißt, Sie können so etwas machen, beschichten, beispielsweise ein Hüftgelenk, damit beschichten. Unter Einfluss von Licht wird es automatisch keimfrei, sozusagen, und dann kann man das einsetzen. Als Beispiel des Ganzen. Das Problem ist jetzt nur Folgendes. Solch ein Hüftgelenk, wenn sich das können, selbst für Leute, die damit Gott sei Dank noch nichts zu tun haben, es ist sehr komplex geformt. Ja. Wie macht man es nun, dass solch eine Oberfläche, die so komplex geformt ist, gleichmäßig mit dem Titanoxid beschichtet wird? Nun, man kann Titan nehmen, einen Teil aus Titan herstellen und das oxidieren. Dann wird das passieren. Ja. Man nimmt aber kein Titan, weil das zu teuer ist, oder? Nein, weniger, weil es einfach nicht geeignet ist von den anderen Eigenschaften her. Man hat andere Materialien, die man da benutzt. Also es gibt die Richtung der Keramiken, die man einsetzt. Die soll jetzt mal nicht interessieren. Und es gibt ganz bestimmte Legierungen, die man einsetzt. Und die müsste man also dann gleichmäßig beschichten. Und da benutzen wir hier ein spezielles Verfahren, wo wir wirklich komplexe Oberflächen ganz gleichmäßig in alle Richtungen beschichten können. ist der eine Komplex. Wie funktioniert das dann? Das wird folgendermaßen gemacht, wenn Sie stellen sich so ein Hüftgelenk vor oder ein Kniegelenk, was genauso komplex ist, das wird in eine Vakuumkammer gesetzt, an einem einzigen Punkt kontaktiert, dann wird eine Plasma erzeugt um dieses Gelenk herum, also beispielsweise ein Titanplasma oder ähnliches. Mhm. Aus allen kannst du ein Plasma machen, drumherum. Ja. Und dann wird an dieses Hüftgelenk oder Kniegelenk eine negative Hochspannung für Mikrosekunden angelegt. Ja. In dem Augenblick, wo die Hochspannung anliegt, wird in dem Plasma, die Elektronen werden sofort weggedrückt, die sind fort, die sind ganz schnell. Ja. Und die positiven Ionen im Plasma, beispielsweise Titan, spüren natürlich das negative Feld, laufen auf die Luft, werden angezogen. Und nun gibt es das Schöne, was man mit der sogenannten Maxwell'schen Gleichung beschreibt, dass die Feldlinien, das sind sozusagen die Bahnen, senkrecht. Immer senkrecht auf der Oberfläche enden. Das heißt, auf der Rückseite fliegen die sozusagen im großen Bogen herum und treffen rückwärts auf. In einem Loch drin, fliegen die in das Loch hinein und kontaktieren die Seitenwände. Ja. Das ist, dass im Prinzip alles gleichmäßig ist. Mhm. Das ist nicht ganz so perfekt, weil die natürlich eine Masse mittragen und wie jedes Teilchen, was in der Kurve ist, wie kennt man hier vom Auto, wenn es gefährlich wird, wird man herausgetragen. So geht das den Ionen dann auch natürlich. Ja. Ne? Aber im Großen und Ganzen kann man dann gleichmäßig das beschichten. Mhm. Okay. Das ist sozusagen der eine Weg. Und der zweite Weg, womit sich eben der neue Kollege intensiv beschäftigt, sind die sogenannten Shape-Memory-Legierungen zu benutzen. Das sind also Legierungen, die sich an ihre ursprüngliche Gestalt, so wie der Name auch ein bisschen sagt, erinnern. Das ist eine Materialklasse, die ist seit langen, langen bekannt. Ich glaube, seit dem etwa Ersten Weltkrieg ist es so lang schon bekannt. Hat eine interessante Historie. Das sind Materialien damals, aus denen wurden Schiffsrümpfe gemacht. Mhm. Und die in den USA, die Leute, die da im Dock arbeiteten und die dann so Dellen im Schiff, haben die einfach mit einem Hammer bearbeitet. Wenn die dann das genug bearbeitet haben, sprich genug Energie eingebaut, warum? Löste sich die Delle von ganz alleine aus. Okay. Weil die erinnerte sich an ihre ursprüngliche Gedeih. Daher kommt ein bisschen das ist der Hintergrund. Und hier wollen wir ganz gerne versuchen, solche Shape-Memory-Legierungen als biokompatibles Material für den menschlichen Körper zugänglich zu machen. Mhm. Ein Anwendungsfeld beispielsweise ist, und da arbeiten wir mit dem Kantonsspital in Basel, mit einer Uniklinik in München und in Frankfurt zusammen. Da geht es darum, Shape Memory, Streifen als Shape Memory Legierungen im Schädelbereich zu benutzen. Als Beispiel Säuglinge, wenn die geboren werden, die sogenannten Fontanellen an der Oberfläche. Das heißt, der Schädel ist noch nicht zusammengewachsen. Ah, das ist noch offen, weil das Gehirn wächst sehr schnell im ersten Jahr. Oder ich bin kein Mediziner, aber in dem ersten Jahr wächst das sehr schnell. Das heißt, erst später wird das wirklich zu Knochen, das Material, fest. Aber bis dahin ist es offen, relativ offen, ist nicht ungefährlich. Und es gibt aber als Krankheit, dass es bei Kindern, Säuglingen schon zugewachsen ist. Und das müssen furchtbare Schmerzen sein. Mhm. Was bleibt den Ärzten anderes übrig, wenn die das diagnostizieren? Aufsägen. Die sägen das auf. Ja, jetzt wächst das aber wieder zu. Ja. Das heißt, die müssen in regelmäßigen Abständen das immer wieder aufschneiden. Mhm. Ja, also man braucht da nicht viel Fantasie, was das für Konsequenzen hat. Ne? Ja. Fürs insbesondere, man hat es ja nur mit so einem kleinen Würstchen da zu tun. Ja. Und hier denkt man daran, dass man sozusagen diese Bereiche dann mit Streifen dieser Shape Memory Legierungen fixiert und durch thermische Einwirkung, beispielsweise durch einen Laser, den immer wieder sozusagen der Gestalt weiterschau schreibt. Das heißt, Achso, man stellt die quasi auf die große Größe ein und durch sukzessives Zuführen kann man dem ein Stückchen wieder größer an den großen Zustand annähern. Quasi. Ganz genau und spart damit sicher eine ganze Menge von Operationen, was natürlich sehr hilfreich wäre. Ja. Und so kann man sich viele, gerade bei den Shape Memory Legierungen, viele Anwendungen vorstellen. Und die Herausforderung ist jetzt eben, Shape Memory gibt es schon, aber die ist nicht biokompatibel. Das heißt, die jetzt so zu beschichten, damit sie biokompatibel wird und nicht abgestoßen wird. Ja, es gibt, das ist eine der Feld. Es gibt natürlich noch andere, sie können das nicht thermisch, sie können das auch magnetisch machen, sind wieder eine ganz andere Klasse von Materialien, die erst seit wenigen Jahren bekannt ist, diese zu nutzen. Das gibt es auch elektrisch, also das ist beliebig breit, das Feld. Es wird eigentlich erst seit wenigen Jahren wirklich sehr, sehr intensiv untersucht. Ja. Okay. Weil das sind auch sehr komplexe Strukturen und immer Legierungen, die aus vielen Materialien bestehen, einzelne Materialien, also auch nicht so einfach reproduzierbar herzustellen. Ja. Ja, ja. Also da kann man sich ein sehr breites Anwendungsfeld vorstellen. Und der große Hintergedanke hinter dem allen ist ja, wir reagieren immer bei den biokompatiblen Materialien sozusagen immer auf ein Problem im statischen Sinne. Das heißt, das Kniegelenk ist verschlissen, also ein neues Kniegelenk und das macht es eine Weile. Ja. Das Hüftgelenk ist verschlissen, also ein neues Hüftgelenk und das geht eine Weile. Der Stent bringt das ein, damit das Gefäß erweitert. Schlimmstenfalls wächst es wieder zu, muss es wieder neu ersetzt werden. Ja. Herzklappe und ähnliches, all diese Dinge. Ja. Der große Gedanke aber dahinter ist, dass man sogenannte adaptive Materialien nimmt, dass die sich auf die Situation einstellen können. Das heißt also, wenn so ein Stent lernt, dass er zuwächst, sich selbst erweitert beispielsweise. Solche Materialien. Ne? Ja. Oder dass bestimmte Gelenke, die dann ersetzt werden, sehen, dass ich habe mehr Zug als Druckbelastung, sich darauf einstellt. Das ist natürlich ein großer Traum. Ja. Ja, nicht in den nächsten 10 und 20 Jahren, aber dahin wird die Materialentwicklung insgesamt gehen. Ja, also nicht nur für biokompatibel. Ja, klar. Ja. Dass die sozusagen nicht nur statisch reagieren, sondern eine gewisse Dynamik drin ist. Ja. Okay, mit den vorbereiteten Sachen bin ich am Ende. Haben wir noch irgendwas vergessen, irgendwas total Cooles, an dem Sie hier gerade dran sind, was Sie vergessen haben zu fragen, was Sie unbedingt erwähnen wollen? Ja, vielleicht darf ich das sagen. Es ist zwar noch nicht ganz so weit, aber wir haben jetzt viel über Materialien gesprochen, über Nanostrukturen. Ja. Das ganze Feld der Nanotechnologie, dort gehört das alles hinein gesprochen. Und wir haben ganz am Anfang mal gesagt, die Messtechnik ist was ganz Entscheidendes. Ja. Was ich nicht sehe, nicht messen kann, das kann ich auch nicht gestalten letztlich. Ja. Das heißt, die Analytik gerade ist ein sehr wichtiges Feld. Und wir hier in Leipzig, und zwar alle Institutionen hier in Leipzig, die Max-Planck-Institute, die Fraunhofer-Institute, die Leibniz-Institute, die Universität, Helmholtz-Institute gemeinsam, werden hier in Leipzig, ich schätze mal, ab Mitte dieses Jahres beginnen, ein Leipziger Nano-Analytikum aufzubauen. Das wird vom Land mit vielen Millionen Euro unterstützt und wo wir hier die modernste Nano-Analytik uns anschaffen können, beginnend mit Transmissionselektronenmikroskopie und Rasterelektronenmikroskopie, sowohl in biologisch-medizinischer Richtung, wie auch in materialwissenschaftlicher Richtung. Und das wird sicher ein Highlight hier in Leipzig werden. Weil das wird dann zum Zentrum der Nanoanalytik werden. Das passt ja gut zusammen. Dann. Das passt sehr gut zusammen. Das passt auch all den anderen Instituten sehr gut. Und ich denke mal, die endgültige Entscheidung wird im April fallen. Aber die Signale bisher sind sehr positiv. Okay, wunderbar. Gut, also dann bedanke ich mich ganz furchtbar herzlich für das Gespräch. Fand ich sehr spannend. Ist ein Thema, mit dem ich persönlich nicht, also zu dem ich keinen Bezug habe, und ist immer interessant, was darüber zu lernen. Vielen Dank. Bitteschön. Ja, das war's. Wie üblich, vielen Dank an unseren Gast, Professor Bernd Rauschenbach. Danke euch fürs Zuhören. Die Musik in dieser Episode von Casey vom PodSafe Music Network. Alles klar. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. In this city, the night and the day run together, and in a way, my life is thin like a feather. I miss you, wanna kiss you, say all the things I didn't say, like it's not me, it couldn't be.